Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 26, the Apostle John continues. In Vers 26 fährt der Apostel Johannes fort. I've written these things about those who are attempting to lead you astray. Ich habe dies über diejenigen geschrieben, die versuchen, euch in die Irre zu führen. So the Apostle John is concerned that these people are led astray. Johannes ist besorgt, dass diese Menschen in die Irre geführt werden könnten. If you study all of the letters in the New Testament, wenn man alle Briefe des Neuen Testaments studiert, you will find out that Paul had the same concern, that Peter had the same concern, and so did James. Stellt man fest, dass Paulus, Petrus und Jakobus dieselben Bedenken hatten. We can all be led astray. That's a very simple truth that's clearly in the Bible. Wir alle können in die Irre geführt werden. Das ist eine sehr einfache Wahrheit, die in der Bibel klar zum Ausdruck kommt. Therefore, we need to always be very, very attentive and careful. Deshalb müssen wir immer sehr, sehr aufmerksam und achtsam sein. There's a big difference of being afraid and of being sober. Es besteht ein großer Unterschied zwischen ängstlich zu sein und nüchtern zu sein. The Bible commands us to be sober-minded, to be careful in the way we live. Die Bibel fordert uns auf, nüchtern zu sein, bei der Art und Weise, wie wir leben, achtsam zu sein. And yet at the same time, the Bible also warns us of not being afraid. Gleichzeitig warnt uns die Bibel aber auch davor, Angst zu haben. It's wisdom to be alerted, but it's wrong to be fearful. Es zeugt von Weisheit, wachsam zu sein, aber es ist falsch, ängstlich zu sein. So when we know that there are people who the devil will use to lead us astray, it's good to know about that. Wenn wir also wissen, dass es Menschen gibt, die der Teufel benutzt, um uns in die Irre zu führen, ist es gut, sich dessen bewusst zu sein. If you study the letter of the Apostle Paul to the Galatians, you will find out that he was very clear about that. Wenn man den Brief des Apostels Paulus an die Galater studiert, stellt man fest, dass er sich diesbezüglich sehr klar ausdrückt. And I think it's so beautiful how John brings the balance with what he says in verse 26 and then in the very next sentence. Ich finde es so schön, wie Johannes die Balance zwischen dem, was in Vers 26 sagt, und dem unmittelbar darauf folgenden Satz herstellt. So here he's telling them, look, I've told you all of this because remember that people are trying to lead you in the wrong direction. Zuerst sagt ihnen, ich habe euch das alles gesagt, weil es Menschen gibt, die versuchen, euch in die falsche Richtung zu führen. Then he has this wonderful but. Dann sagt dieses wunderbare Aber. But the wonderful anointing you have received from God is so much greater than their deception and now lives in you. Aber die wunderbare Salbung, die ihr von Gott erhalten habt, ist so viel größer als ihre Täuschung und lebt jetzt in euch. Do you remember what John also taught them? Erinnerst du dich, was Johannes sie auch lehrte? He that is in you is so much greater than he that is in the world. Der, der in euch ist, ist so viel größer als der, der in der Welt ist. I wonder when I read this if John was thinking of the very words of Jesus which he himself wrote in the gospel. Ich frage mich beim Lesen, ob Johannes dabei an die Worte Jesu dachte, die selbst in seinem Evangelium niedergeschrieben hat. In John 16 John himself wrote. In Johannes 16 schreibt Johannes. In this world you will have tribulation, but don't worry, I've overcome the world. In dieser Welt werdet ihr in Bedrängnis sein, aber keine Sorge, ich habe die Welt überwunden. That's Jesus giving them a warning and yet saying, don't be afraid, it's going to be okay. Jesus warnt sie und doch sagt habt keine Angst, das wird alles gut. And here John is doing the same thing. Johannes macht hier dasselbe. So look, I have to warn you, there are people trying to lead you astray. Ich muss euch warnen, es gibt Menschen, die versuchen, euch in die Irre zu führen. But then he said, look, you have received this anointing, that's so much greater than their deception. Aber dann sagt ihr habt diese Salbung erhalten, die so viel größer ist als ihre Täuschung. What's better, to focus on the deception that it's coming and is part of this world, or to focus on the one that lives in you? Was ist besser, sich auf die Täuschung zu konzentrieren, die in dieser Welt auf uns zukommt, oder sich auf den einen zu fokussieren, der in uns lebt? I believe it's always important to always focus on the greater power. Ich glaube, es ist wichtig, sich immer auf die größere Kraft zu fokussieren. And the greater power is the one who lives in you. Und die größere Kraft ist der eine, der in dir lebt. Therefore, whenever we face any situation that could cause us concern or has the potential to cause us fear. Deshalb, wann immer du mit einer Situation konfrontiert bist, die dir Sorgen bereiten oder Angst machen könnte. turn internally. Musst du dich nach innen wenden. Not internally to your fears in your heart, but internally to the one who lives in you. Nicht nach innen zu den Ängsten in deinem Herzen, sondern nach innen zu dem einen, der in dir lebt. I think when people turn inside and look at their fears and their hearts and their weaknesses in their hearts, that's always very dangerous. Ich denke, wenn Menschen nach innen schauen und sich ihre Ängste, ihre Schwächen in ihrem Herzen anschauen, dann ist das immer sehr gefährlich. But when we turn internally and see Christ in us, the roaring lion in us, that's always a very good thing to do. Aber wenn wir nach innen schauen und Christus in uns sehen, den brüllenden Löwen, dann ist das immer eine sehr gute Sache. Remember, vergiss nicht. There is no greater anointing than the one that's in you. Es gibt keine größere Salbung als die, die in dir ist. But that's what we have to continually focus on. Genau darauf müssen wir uns fortwährend fokussieren. Now John says there's no need for anyone to keep teaching you. Dann sagt Johannes, es ist nicht nötig, dass euch jemand lehrt. His anointing teaches you all that you need to know. Seine Salbung lehrt euch alles, was ihr wissen müsst. And yet John is writing the whole letter to teach him. Und doch schreibt Johannes den ganzen Brief, um sie zu lehren. Doesn't this sound like a contradiction? Klingt das nicht wie ein Widerspruch? John says you don't need anybody to teach you, and yet he's teaching them. Johannes sagt, ihr braucht niemanden, der euch lehrt, und doch lehrt er sie. But look, he's in reality not teaching them. Doch schau, in Wirklichkeit lehrt er sie nicht. He's reminding them what's already inside of them. Er erinnert sie an das, was bereits in ihnen ist. So what John is doing, he's making sure that the people always remember to connect with Christ in them who is greater than anything else around them. Johannes stellt also sicher, dass diese Menschen sich immer daran erinnern, sich mit Christus in ihnen zu verbinden, der größer ist als alles andere um sie herum. I love that he says his anointing teaches you all that you need to know. Ich liebe es, dass er sagt, seine Salbung lehrt euch alles, was ihr wissen müsst. For it will lead you into truth and not a counterfeit. Denn sie wird euch in die Wahrheit führen, nicht in eine Fälschung. My dear friend. Mein lieber Freund. So many Christians who have been deceived and led astray by religious teaching. So viele Christen, die durch religiöse Lehren getäuscht und in die Irre geführt wurden. Many people that I talk to. Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, they've said a similar thing to me. Haben mir etwas Ähnliches erzählt. And it's something like this. Es klang in etwa so. When I listened to that teaching, something inside of me told me that that can't be right. Als ich ihren Lehren zuhörte, sagte mir etwas in mir, dass das nicht richtig sein kann. But what they have done? Aber was haben sie getan? They have ignored that voice inside of their hearts. Sie haben diese Stimme in ihrem Herzen ignoriert. And submitted to a man teaching them wrong things. Und sich einem Menschen unterworfen, der sie falsche Dinge lehrte. You see, your spirit knows the truth. Siehst du, dein Geist kennt die Wahrheit. Learn to live from your spirit. Lerne aus deinem Geist zu leben. See you tomorrow. Bis morgen.